schenke, an einen ich nur denke, an einen, der mir so viel ist, an einen, der mich so geküsst. Ich hab dir viel zu sagen, das quält mich schon seit Tagen. Ich sehn mich so nach dir, wann kommst du endlich zu mir? Ich liebe die Sonne, den Mond und die Sterne, doch am meisten liebe ich dich. Genau wie die Sonne, der Mond und die Sterne, so fern bist du heute für mich. Ich habe gewacht bei Tag und bei Nacht, ich habe dabei an dich nur gedacht. Ich liebe die Sonne, den Mond und die Sterne, doch am meisten liebe ich dich. Am meisten liebe ich dich.